Es ist Sonntag, ihr Brüder, so freut euch nun wieder, singt Gott Halleluja. Saget an seinem Namen, in ihm ist Ja und Amen, Halleluja. Singet, singet, singet, all, singt mit frohem Jubelschall, Ehre sei Gott in der Höhe. Singet, singet, singet, all, singt mit frohem Jubelschall, Ehre sei Gott in der Höhe. Ja, so freuet euch nun wieder, ihr teuren Christi Glieder, der Heiland hat uns erlöst. Er ist wahrlich für uns geboren und gestorben, Halleluja. Singet, singet, singet all, singt mit frohem Jubelschall, Ehre sei Gott in der Höhe. Singet, singet, singet all, singt mit frohem Jubelschall, Ehre sei Gott in der Höhe. Es wird kommen die Zeit, wo wir in der Herrlichkeit uns freuen ewiglich. Und wir werden unseren Heiland vom Angesicht schauen, Halleluja. Singet, singet, singet all, singt mit frohem Jubelschall, Ehre sei Gott in der Höhe. Singet, singet, singet all, singt mit frohem Jubelschall, Ehre sei Gott in der Höhe.